Al Moment RTL. RTL, Background am Gespräch. Um 4 Minuten ab 12, wie soll Lützburg die geplanten Hechausgaben für Defense finanzieren und wie soll es an der Ukraine weitergehen? Das Frauen diskutierte Pierre Janselow am Background mit Vertreter und Vertreterinnen von der Opposition. Guten Mittag, Pierre. Guten Mittag, am Background, bei mir im Studio sind Deputéier Sam Tonson von Die Grünen, den Yves Kurte von der LSAP und der Fried Kolb von der ADR. Guten Mittag, steht rein. Nur über 3 Jahre Krieg an der Ukraine schenkt den Aggressor Wladimir Putin einer Waffe von Russisch, die ich prinzipiell abbeginnt, die wir zu stürmen. Dazu den Obmanns last Woche. Um Schluss vom selbsten Satz kommen allerdings zwei Schmul Averen. Wie ist, meinte Putin nicht, trau dir hin, Sam Tonson. Der Putin ist sicherlich nicht die Person, die vertrauenswürdig ist. Es sei dir ganz klar, dass er absolut keine Volonté hat, dem Frieden einfach so zuzustimmen oder auch mal eine Waffe rauf. Im Frieden sind wir dann eine Etappe wie weit weg. Und wie sie auch, dass in der Geschichte schon mehr wie ein Kehr sich nicht in das gehalten hat, was er gesagt hat, sodass er ganz skeptisch kann sein, par rapport zu dem, was er bis jetzt deklariert hat, dann hoffe ich, dass er da noch umschweigt. Wir sind ja nicht da. Den ukrainischen Präsident Zelensky und über dem so viel westliche Militärexperten so und der Putin wäre nicht seriös in einer Waffe an Friedensnegotiationen interessiert, seine Reaktion auf den US-amerikanischen Vorstoß wäre manipulativ. Er geht auf Zeit spielen. Yves Kurte, dürfen die Europäer sich nicht zu viel der Hoffnung durch hier gehen? Wir wollen ja alle gut den von dem Krieg. Und ich meine, die Ukrainer sind die allerersten, die den Krieg da wollen abhören. Ich meine, das ist ein wichtiger Moment, dass auch für die internationale Community, also für die Europäische Union, für die USA, aber ich gebe auch gerne China mit beihören, für Druck zu machen, ob Russland, ob Wladimir Putin, für der Waffe mal zuzustimmen und dann hoffentlich auf Friedensverhandlungen können zu gehen. Ich meine, dass das ein wichtiger Moment wäre. Und dir, Fried Kolb, glaubt ihr darum, dass denn Herr Putin und der Waffe interessiert ist? Also ich meine schon mittelfristig, ja. Das, ich meine, das ist auch ein Interesse von Russland, dass die Krieg von der River ist. Sie wollen auch keinen Interesse darum, den nach Jahren weiter zu feiern. Dass eben so wie immer in der Geschichte das ein Waffenstillstand, dann auch ein Frieden, den verhandelt den nicht von Haut und Mut, durch die Positionen, die probiert ein bisschen also in Richtung zu drecken und dafür hält er Zeit. Ich hoffe, dass wir auch an den nächsten Wochen, Monaten, auf den Punkt kommen, dass der Krieg abhält. Ja, denn Herr Putin, den knappt sein Akkord ja ganz viele Konditionen, kann er das nur vollziehen? Ja, aber das wie bei allen Verhandlungen kann ich so, und da könnt ihr bestimmt vorhin am Anfang mit, kann ich so, vielleicht maximal Positionen für Spielraum zu haben. So von der Gene aus, dass es doch heute Fall ist. Und dass es dann eben nur ist, dass Südverein ein bisschen Wasser sein Wein schütt, probiert sein Gesicht zu behalten. An der Regel meine ich, dass es da möglich ist, einen Frieden zu fangen, wie doch an anderen Konflikten, Kriegen war, wo auch die Fronten verheert waren, mit nur aus dem Übergang. Sometimes die Russen, die frohen effektiv für die besetzten Gebiete dann zu halten, wenn sie da abwilligen, obwohl sie die Ukraine überfallen haben, können da, wie den Herr Kolb beschrieben hat, dass das eine Negotiation ist, wie die zwei Seiten muss verstehen, auch so verstehen. Das ist klar, dass wenn ihnen etwas verhandelt, dass dann auf denen zwei Seiten müssen vielleicht Konzessionen gemacht gehen. Allerdings gehen die Konzessionen, die von der Ukraine zum Teil gefroht gehen, die gehen extrem weit. Wir haben ein Land, das einen absolut normalen Ausspruch auf seine Souveränität hat, was wiederholt von Russland aggressiert gehen, als dass sie nicht für die erste Kehr, und dafür verstehe ich auch, dass sie so fährt, und dass es nicht für die letzte Kehr ist, egal wie der Titel weitergeht. Und dafür ist es extrem wichtig, dass die Ukrainer nicht gedemütigt gehen, weil aber an der Last schon leider relativ oft viel gefallen ist, dass sie wirklich schon weggedrückt gehen und dass auch die Europäer mit dem Durchsitzen und noch einmal zu diskutieren, weil es geht ja um den Kontinent, auf dem wir alle guten zusammen leben. Und für uns ist es ja auch essentiell, dass wir hier Frieden kriegen, weil wenn man bedenkt, dass wie wenig Vertrauen in eigentlich an der russischen Tour kann haben, da tun noch der Akkord von Minsk zum Beispiel gewiesen, nur dem Last Geschichten nur der letzte Aggression von Russland 2014 gegen die Ukraine. Und es gesagt ihnen einfach, dass, dass wir es müssen aufsichern als Europäer, weil wir auch nicht selber gewappnet haben, da dass die Russen wie weit gehen, wie das werden sie bislang gemacht. Und auch da, dass ein Analyst, die auf vielen Niveaus aber existiert, an die man muss ganz seriös holen. Dafür hast du ja heute auch ein virtuelles Summit von einer sogenannten Koalition von den Ländern, die bereit sind, die Ukraine weiter zu unterstützen, ob es Initiative vom britischen Premier Starmer hinunter zu abgerufen, dass sie bereit müsste, in einem möglichen Schwaffere auch zu überwachen. Damit meint ihr dann Friedenstruppen, Yves Kruchten, oder wie, was versteht ihr an denen wir da? Ja, es geht natürlich auch darum, das internationale Engagement zu weisen. Dafür begrüße ich absolut, dass den Sommelo stattfindet. Allerdings geht das dort eine ganz schwere Aufgabe, weil die Front zwischen der Ukraine und Russland ist immens groß. Und das gibt ganz, ganz große Personalopfand bedeuten, aber auch Luftüberwachung. Da können wir uns als Europäer auf alle Fall mal schon beteiligen. Ich hoffe wirklich, dass wir hier an diesem toten Szenario auf die Amerikaner können zählen. Mengen, dass die auch gefordert wären, durch eine Hand mal dünn zu packen, von den Europäern das allein müssen machen, geht das ganz, ganz schwer. Aber das ist aber richtig und das ist auch richtig vom Herrn Starmer für die Initiative zu holen. Und ich meine, ich hatte das schon ein paar gesagt, ich fand eigentlich begrüßenswert, dass das alles ist, was den Herr Trump verspricht hat an seiner Amtszeit, dass das den Europäern, den Briten Remino bei Nebrücht hat. Und das freut mich. Fred Kolb, bewährt ihr dem Trump seine Leistung auch so wie den Yves Kruchten oder gibt ihr ihm für andere Mesuren felicitieren, die ihr bisweilen geholt hat? Also, das weil das ja nicht schwarz oder weiß, bis das gut hin, aber mehr Trump, da kann ich eine ganze Partie die Politik, die ihr möchte, notamment, was den Zoll geht, ganz stark kritisieren. Was schon mal gut halten, das sehen. Am Anfang hat gemacht, was die Europäer bis verpasst haben, die letzten zwei Jahre, ein ist wirklich konkret hingegangen und hat mal probiert, Gespräche zu feiern in Richtung von einem Frieden. Das haben wir nicht gemacht als Europäer die letzten zwei Jahre und das meine ich für einen Fehler. Ich fand das gut, dass in der Ukraine möglicherweise temporär eine Langliste respektive keine Waffe mehr liefert. Also ich kann nicht so ein Wert genieden Hanna Gedanken oder Hanna das, und ich meine, das wissen wir auch nicht alle gut, weil wir nicht die Gespräche auch kennen, die am Hintergrund laufen. Ich glaube aber darum, dass die Amerikaner im Moment wirklich wollen, ob Frieden hinschaffen. Ich glaube auch darum, dass sie das am Respekt machen, auch von der Ukraine, auch von der vielleicht nicht immer so rüber können, mit der das eben alles so ein Taktieren, was stattfindet, immer auf dem Niveau. Und das Lot, die Europäer auch zusammenkommen, wie Lot zu London, noch von der Lot virtuell ist. Eigentlich geht ja auch darüber zurück, dass die Amerikaner die Initiative geholt haben, weil sonst wahrscheinlich wie das auch nicht so geschieht. In dem Sinne ist das natürlich richtig. Das war also ein relativ biaisiert für ob die Situation, wie sie die letzte Woche wo, weil auf der einen Seite den amerikanischen Präsidenten mit regelmäßig Deklarationen, das Team am Anfang, wo Agents hatten mal deklariert, dagegen waren in 24 Stunden den Konflikt lesen, da das Manifest mal nicht geschieht. Wie von allem möchten noch Deklarationen auch nach Kürzisch, das Team am Anfang ziemlich furcht wäre, wird gegen an der Ukraine passieren. Hier will von allem sich das engagieren, will keine Suche mehr an den ganzen Konflikt stürchen, weil ein Dummer da sich ein elektoral Avantage wahrscheinlich irgendwie erhofft. Und dann hört von allem auch die Ukraine extrem gedemütigt. Und ich fand das wirklich schwierig, wie das dort gegangen ist, die Spektakel, die man eigentlich alle guten plus oder weniger live gesehen hat zu Washington am Weißen Haus. Ich denke nicht, dass das ein würdiger Umgang war mit dem Regierungschef von einem Land, was aggressiert ging als von einem anderen Land. Das haben wir heute nicht vergessen. Die Ukraine hat sich überhaupt nicht zur Schuld kommen gelassen an dem heutigen Konflikt. Die Russen sind hingegangen, haben die Ukraine bombardiert, haben Territorien probieren sie aufzuzwacken. An Lo muss nach den Herr Zelensky muss nach permanent Wasserreserve einschütten, just für zu gucken, dass der amerikanische Präsident irgendwie bei der Sache bleibt und die Europäer direkt Lomino zu summen, weil der amerikanische Präsident, der gerade auch sieht, will eigentlich uns auch nicht mehr unterstützen und will uns auch nicht mehr helfen. Und das fand ich natürlich ist halt positiv an dem Sinn, dass Europa mich stärker, damit nur bei Nähkind, die den traditionellen Partner von Amerika, die sind immer wirklich am Gange zu verlieren und ich bedauere das. Vom Samtanzer dabei, den Yves Krucht. Ja, ich kann die Bewunderung für den Herrn Trump, seine Politik auch absolut nicht nachvollziehen. Es zwei Gründe, wir müssen uns immer bewusst sein, dass das, was dem Herrn Zelensky am Oval Office passiert, dass das kein Mal einem europäischen Präsident oder einem europäischen Premierminister geschehen. Und der Herr Trump möchte nicht nur eine Politik just aus einem Interesse, mehr ein demütiges Ukraine an, will sich auch nach da ein ganz paar die Ressourcen sichern. Und ich fand das einfach bald nach das Zynischste und der ganzen Sache. Und dafür kann ich die Bewunderung für den Herrn Trump absolut nicht verstehen. Zumindest, weil lo mehr wie Enker gesagt hat, dass in Europa und der Europäischen Union nicht mehr als Partner gesagt, mehr eigentlich als Gegner. Wirtschaftlichen Planen ist dann fest die Überzeugung, dass die Europäische Union gegründet gewesen am Ziel für den USA zu schulden, was komplette Quatsch als Mensch, das müsste man alle gut wissen. Und dafür kann ich den Hype, den noch an Europa verschiedene Parteien für den Donald Trump haben, den kann ich absolut nicht nur verzeihen. Ich fand das sogar antipatriotisch. Ja, mam Hype schwäze wahrscheinlich auch dann also dem you can Hype für den Herr Trump. Den Ferner Kartäuser, er hat einen Brief geschrieben. Hast du dann ADR-Position oder einen Ferner Kartäuser? Den Herr Kartäuser hat den Brief als Europadeputierte geschickt und die war nicht am Namen von der Partei geschickt. Aber den Herr Kartäuser hat doch nicht komplett den Hype gedealt für den Herr Trump. Hat ihn felicitiert für seine Initiative für Frieden zu erreichen am Ukraine-Krieg. Das meine ich, das ist ein Punkt, den ich kann gut hechen. Das ist der Fakt. Für den Rest ganz d'accord. Ne? Trotzdem das im Weißen Haus geschieht, das ist dann der Reihe gewischt. Das ist alles richtig. Ne? Aber der Fakt ist, dass ich aber auch bei aller Kritik, die ich kann holen, muss ich aber so, nicht wann, aber ich habe einen Punkt, wo er Richtung Frieden schafft, wie den zu Sterne könnt, das ist nicht einfach. Aber das ist aber der Fakt. Ne? In das aber schuld drin, wahrscheinlich, dass die EU das ganz viel suchen, kannst du darüber schwätzen, danach wenn sie wollen selber die Fonds aufbauen, ja. Dem auch die Lützburger Steuerzähler, dem auch voilà, er will ihn reden, er will. Ich weiß das nicht. Das ist für eine Entscheidung, die ein europäischer Staat muss treffen, wie viel so eine effektive Verteidigung stößt. Das war ja bislang immer so, dass die Amerikaner auch gehalten und für die 2%, die NATO verlangt, dass die soll alle gehalten gehen. Und eigentlich schon so das Ziel erreicht, wo den Trump, da wie Präsident, haben auch die anderen amerikanischen Präsidenten nicht immer verlangt. Und da kommen sie dem Ziel am Anfang ganz nah. Und da gesagt, noch, wie das funktioniert. Und das ist eben hart, die internationale Diplomatie, die internationale Politik. Und das geht eben Heinz so gemacht, wo ihn auch sieht, okay, das ist nicht gerechtfertigt, aber du kannst ihn sich ganz schwer auch an diesem Fall, wie wir auch, können wir uns dann da dagegen wehren, da müssten wir aus der NATO rausgehen, was manchmal nicht am Interesse von uns, von Europa. Ich formuliere eine Frage für euch, die Europa darunter ausschließt. Samtan, so 3 Jahre Krieg bei der Armeen haben die USA noch schon bis zu 800.000 Soldaten verloren. Ganz viele sind da nicht nur blessiert, mit tot. Wahrscheinlich mehr auf russischer Seite. Bei all dem Misere, auch an der ukrainischen Zivilpopulation, misst an den Herren von den Gringen nicht all Versuch effektiv, egal wen zu stehen könnt, für den Krieg auf den Nenn zu bringen, ein guter Versuch sind. Wir sind, und ich denke nicht nur mir gering, aber ich kann eigentlich keinen, der nicht für den Frieden ist. Wir wollen den Frieden. Frieden hat aber nicht mehr Wert von der nachhaltigen Frieden aus. Aber wenn man nicht mehr etwas machen, wie eben an den Anfang von den, also 2014, 2015, wo ein Koch gemacht hat, den kurz danach schon nicht mehr nur pur die, schon nicht mit der Probeier wert, ob denen geschrieben gauf. Und darum geht es ja. Wir müssen hei als nicht nur die Ukraine stärken, wir müssen ganz Europa stärken, an dem der Frieden, den du aufgeschlossen hast, dass den auch durabel ist. Und das geschieht aber nicht, an dem ihr Land total gedemütigt wird, und das geschieht auch nicht, an dem Russland recht kriegt mit der Offensive, die sie hei gemacht haben. Das heißt, wenn wir sagen, es kann nicht zu egal welchem Preis geschehen, dann denke ich, dass wir darüber und die zukünftigen Generationen noch denken, dass wir müssen hier Frieden herbeikriegen, wo wir wissen, dass sie kann Stroß halten. Und das geht nicht, an dem just ein HK gewonnen, dat, also an zwar den Aggressor. Trotzdem ein prominente Linken, dann den Musiker Serge Tonner freut sich auf die soziale Riese und aktuell, wo bleiben Pazifisten? Was denn von der Durob als Sozialist, Yves Kruchten? Oh, ich kann den Herr Tonner in einem gewissen Sinn noch verstehen. Und ich verstehe mich auch nicht, dass ich dass mehrere viele anderen beifühlen möchte, wenn man über drüber schwätzen für mehr an Defense, stehen mehr an Militär, weil wir alle gut wissen, dass Doprüsten, das geht relativ sehr. Mit Doprüsten, Herr Noh. Das ist immer mir ein langer, mir ein kompliziert. Du siehst aber schon ein paar Schrotte. Ja, aber ich sage das aber gerne, weil ich meine, ich komme aus einer Partei, die Mitbegründer ist von der Friedensbewegung. Und selbstverständlich müssen sich die dort Gedanken, und ich sehe eigentlich haut immer auf Feier, die wird mir einen eigenen Diskurs, den ich mir vier oder fünf Jahre nicht hätte können vorstellen. Mhm. Nach muss man wissen, dass man haut an einer anderen Welt leben wie nach 24 Jahren. Ich bin 1975 geboren. Für mich, meine Generation, ist eigentlich immer nicht mehr besser gehen. Das immer, ich fand, dass ich ein ganz sicher Kante hätte. Ich schon mal nicht viel Gedanken gemäht. Berliner Mauer ist gefallen, Sowjetunion ist zusammengebracht. Das Ferogänge mit allem. Und ich hatte nie Angst. Ich weiß nicht, ob mein Kanner, die hat 17, 18 Jahre alt sind, mehr Beruf, den nächstes Jahr muss, die nicht die Doppelnationalität, die muss nächstes Jahr an den Militärdienst untreten, ob der russische Grenze, das sind Sachen, die gehen ohnehin. Und ich denke mal, dass mein Kanner an die Generation von heute, dass die Männer sicher werden opfern, wie ich das kann. Und dafür bin ich leider der Meinung, dass man effektiv muss mehr an die Sicherheit stehen, weil es eigentlich dazu kein Alternativ gibt. Fred Kolb, gesieht ihr da doch? Sucht ihr eigentlich auch Angst? Ihr seht ja auch, Pap, gesieht ihr die riesige Menace, die aus Russland als Kind befürchtet, wie den Yves Kruchten so beschrieben hat? Oder gesieht ihr das mehr Lobber vielleicht für den Sitz? Also ich habe es völlig klar so. Ne? Ich habe absolut keine Angst, dass Russland irgendwie Europa oder NATO-Länder greifen. Für was? Als irrealistisch und ganz einfach, weil sie nicht Moyen dafür haben. Sie kommen in der Ukraine nicht weiter, aber weil sie auch die Wollen nicht tun. Was gibt ihnen dann das bringen, wenn sie gifelo ein Territoire, was wir sicher Polen oder wo auch immer, gifelo ugreifen. Da muss ich einfach realistisch sein, gucken, was also am Anfang den Interesse von den Russen, der Interesse von den Russen, als nicht für was ist der Interesse von den Russen für die Ukraine umzugreifen? Was ist dann den Interesse? Den Interesse ist den heute, dass Russland wie einer großen Nation das schon immer hatten, die eine Afflusssphäre auf der Welt. Und die Afflusssphäre von den Russen, war die also immer im Trick gedrängt, und da sind sich irgendwann die Mutter aber, wenn sie das okay fand, dass es bis eben auf Grenze von Belarus, von der Ukraine gegangen ist, aber sie wollen, und das typisch Denken von einer großer Mucht, die Amerikaner und auch doch, die Chinesen auch doch, sie wollen die Länder rundherum, die wollen sie in ihrer Afflusssphäre behalten. Ich, ja, ja, so, genau. Ich halte es noch nicht als Verständnis dafür. Ich probiere just die Position zu verstehen. Und ich gehe noch ein Beispiel nach. Und natürlich ist es für die Russen so, dass von der Ukraine an der westlichen Lehrer gefallen, da wäre das ihre Afflusssphäre raus. Und dann fährten sie den Dominoeffekt, dass da gibt Belarus dabei kommen, Georgien und dann eventuell Kasachstan. Und das immer, just dafür das so ist, und das erinnert ganz stark auch an den Vietnamkrieg, wo ein bisschen ähnlich war, wo die Amerikaner den Dominoeffekt wollten verhindern, wo die Russen respektive Kommunisten, die uns den Vietnam wollten, die wollen, und doch die Amerikaner wollten das auf keinen Fall zulassen. Das ist ein typisches Handeln von einer großen Mucht. Das ist für die Situation zu verstehen und hier sieht man. Also ja, an der dritten Logik sind bald die Länder genauso wenig sicher für einen Angriff von den Russen. Nee, die sind ja in ihrer Sphäre. Es gehen immens viel Russophonen, die an den baltischen Ländern wohnen und die eben auch immer im ausgesetzt sind, denen Tentative von Russland für zu destabilisieren. Dafür sind die ja so alertiert, dafür machen die sich ja so große Sorgen, weil sie das all Tag erleben und es überhaupt nicht klar ist, dass Russland nicht was sie gesehen, dass sie weiterkommen an der Ukraine, dass das funktioniert. Also ich habe ja auch Georgien zum Beispiel, wo sie ja auch schon umgegraben in den letzten Jahren. Ja, das ist ja auch was sie gesehen, meine baltischen Länder gehören genauso wie die Ukraine. Union, sondern NATO. Die Argumente, die der Lohai 4 bringt. Samtons hatte ich auch nur gleich. Ja, ich hatte noch einen kurzen. Okay, das geht. Die Argumente, die der Lohai 4 bringt, das sind ja genau die, die auch zuerst sind von den baltischen Ländern, die das an ihrem ganz, ganz rezenten Vergangenheit müssen mit erleben, die immer im Unterwandert sind, die immer im destabilisierten Tentative von den Russen. an das ja genau die Sucht, die wir alle guten haben. Und ich verstehe nicht richtig, wo die große Passion von ihrer Partei für den Kreml, wo der nee. Nee, also dat, ich dat, guck, das, dir kommt direkt ja. Schlüssel, Herr Kolbner kann direkt schlüsseln, schon heißt beim Kreml, den Anschluss, der doch nicht gölle für immer zu so, den die für Frieden hat, und den noch voll der Sagerständnisse gemacht, die noch von Seite von der Ukraine, wie das da gesagt wird, dass sie Putin verstehen oder was auch immer. Das macht zu einfach. Das ganz klar. Das sind nicht meine Argumente. Ich so, wir müssen Situation, für zu wissen, was Russland will, muss man uns an sie raufversetzen, muss man wissen, was sie meinen. Und wir sehen ein Beispiel an der Geschichte, wie ich das gesagt habe, von Vietnam. Russland hat kein Interesse an einer territorialen Eroberung an den baltischen Ländern. Also du möchtest doch Blick an Glaskugel trotzdem. Ja, mit Jan Roch, die so eine, die Giffen da kommen, die das dasselbe. Du möchtest Herr Kolbsche, da wird's einfach. Weil genau den dort in die Square, den der hier hält, da das eigentlich den Diskurs, den auch der Kreml hält. Für zu sagen, ja, wir haben doch kein Interesse. Wie kommt da dann darüber, dass wir Interesse hätten, für zum Beispiel die baltischen Staaten zu besetzen? Der selbe Diskurs hat übrigens Herr Putin nach einer Woche gefordert, er den Ukraine überfallen. Er hat dann auch gesagt, er hat doch kein Interesse, für die Ukraine umzugreifen. Wie kämen wir dann alle guten darüber? Und dafür das ihm nicht zu trauen. Und ich meine noch, dass den Herr Putin, der gesagt, Russland nicht nur als Land oder als Nation, der gesagt, ein Empire, und der gesagt, auch Nobschländer an den Hut Interesse, zum Beispiel unter baltische Länder. Da brauchen wir just die Südgeos-Prof, Herr Kopp, da braucht ihr just die Landkarte zu gucken, da versteht ihr, für was da ein Interesse ist. Und es gibt die Gefahr, dass wenn man dafür sorgen, dass den Herr Putin zu singen könnte, dass sowohl Territorien aus Südossetien, also Georgien, wie auch an der Ukraine akkapariert, man dann hält ihn nicht ab. Den hält man nicht ab. Und dann steht den geschwind unter dieser Grenze. Und ich will mal die Leute daran erinnern, die Heinz noch meinen, dass du wäre weit weg, will ich gerne daran erinnern, dass Kiew mehr nur bei Lützburg leidt wie Lissabon. Also es betrifft uns direkt. Und dafür will ich will halt keine Kriegsrhetorik haben, ich probiere das wirklich zu evitieren. Aber wir müssen uns bewusst sein, dass wir in einer unsicheren Situation sind und dass wir etwas müssen dagegen machen. Santonsa hat sich gefühlt von die Gring. Ja, zwei Sachen. Den, dass für Lo zu suchen, hier wird verschiedene Leute kein Frieden. Ich kann das einfach nicht stehen lassen. Es geht wirklich definitiv darum, dass wir Frieden kriegen, den als alle guten aufsichert, dass wir können in Zukunft auch in Freiheit leben. Aber was eher Politik vis-à-vis vom Kreml oder vom Putin angeht, ich muss halt aber wirklich nur ein Kalas gehen, denn er ein Europadeputierter, der riskiert von seiner Fraktion am Europaparlament, die auch nicht gerade zu den Moderaten gehört, exkluiert zu geben, die eben gerade singen Pro-Putin-Positionen, die ihn immer im Anhalt. Und es war ein ganz interessanter Leserbrief nach kürzlich am Lützebäuer Wort, wo er ein freier Präsident und auch Deputierter sich gerade so distanziert hat, den Herrn Mehlen geschrieben hat, dass er gegen den Kuschpolitik vis-à-vis vom Putin betreiben und sich das als Schummenswert auch noch annimmt wird. Sodass das nicht etwas ist, was wir hier erfahren, wir werden sogar an ihrer Partei oder von ihrem Ex-Parteipräsidenten an der Öffentlichkeit thematisiert. Möchte dir effektiv ein bisschen Bauch für Herr Kolb, dass denn Herr Kartäuser, so Kavalier Soldo Richtung Trump, aber auch schon mittags Richtung Russland gemacht hat? Nein, absolut nicht. Das ist nicht der Fall. Ich meine, unser Wahlprogramm, den aus den für die Europawahlen, wo wir anhalten. Richtig, gibt es da noch die Richtung, die man dann schreibt? Herr Kartäuser, also nicht an der ECR, Lodo, so lang. Da sind ein ganz paar, die Leute sind acht Schleiden der Fraktion, und da sind auch ein ganz paar, die da mehr moderiert gesehen, wie zum Beispiel Lot Balten effektiv oder Polen, die da an der Fraktion dran sind. Ich will jetzt auch so, Madame Tanson, ihr könnt mal Leserbrief zitieren, sind auch ganz viel Gringer, an die schon jahrzehntelang bei den Gringen sind, die sind mit derer Politik, wie diese Lomert, auch hier an dem Krieg, Abrüstung und so weiter, ist sind aber d'accord, die will doch Frieden, aber die sind mit der konkreten Politik, und das ist schwer, die mal machen, von der Abrüstung oder nicht, von Waffen liefern oder nicht, von Krieg weiter unterstützen, nicht, die sind auch mit ihr nicht zufrieden, nicht, weil sie da auch ganz genau. Da sind sie früher auch alle mit den Gringen, sind da bei der Friedensmärsch viel matt gelaufen. Absolut, wir sind auch immer für Frieden, Herr Kopp. Wir sind auch immer für Frieden, Herr Kopp, mit denen das eine politische Ausstellung, der dann oder eine Wanderung von einem autokratischen Staat, wo ihr sich wirklich froh kann stellen, für was das so ist, aber wo den wo die Begeisterung für ein wirklich nicht Demokrat und ein Aggressor für die Putin Adam, hier könnt an der Fraktion, wo er ein Europadeputat am Parlament ist, wo sie müssten eine Deklaration unterschreiben, eher sie beigetreten sind, dass sie sich nicht gegen zu Russland bekennen und dass sie gegen ganz klar zu der Ukraine stehen. An der Tisch, das ist sicherlich nicht so, dass du ganz viele Leute dieselbe Meinung vertreten wie Herr Kartheiser, sonst ging nicht über seine Exklusion diskutieren. Ja, Madame Tonson, also die Schluss wird, Herr Kartheiser, ja, das kurz zu moderieren. Die Antwort, nein, kann man mal kurz ich finde ja auch nicht teil gesagt, dass die hier große Christtreiber sind und das und nicht und nicht mehr dann zu so, nicht mehr große Fans von einem totalitären. Ach so, und das ist nicht mehr Mählen, er ein Exportpräsident. Ja, aber das, ja. Okay, das ist ein Leserbrief von denen. Ich weiß auch, dass hier am Land sind Meinungen gespleckt. Ja? Ich soll mal die einen gesehen so, die anderen sind so. Ich weiß das. Das ist wahrscheinlich ein Allpartei, wo der Leute, die da nicht das gesehen okay, okay. Das ist mein Wahlprogramm, den aus Richtung Friede gerichtet an nach einem Kehr. Es geht absolut nicht, wie man am Tons heuer erstellt wird, für ein Regime, wie doch die von Putin zu unterstützen. Das ist nicht Ziel. Ziel ist der Frieden. Genau. Mit dem wird man mal eine Kurzpause und da schwätzen wir auch natürlich über den Bereich Finanzen, wie die Abrüstung kann finanziert gehen. RTL, Background am Gespräch. Willkommen zurück für die zwei Teilchen vom Background am Gespräch. Bei mir sitzen Sam Tonson von die Gring, den Yves Kruchte von der LSAP und den Fred Kolb von der ADR. Wir hatten schon eine gute Diskussion. Schenkt aber klar zu sein, die Lützeburger Regierung will national mehr an Defense investieren und auch auf europäischem und NATO-Niveau ihren Beitrag leisten. Das geht nicht zum Nulltarif, das wird richtig etwas kosten. Aber so hat aber auch den Rückhalt aus der Gesellschaft, eine ILRAS RTL-Info, hat gewiesen, dass viele Lützeburgerinnen und Lützeburger gegen 100 mehr Militärausgaben stehen. 73% von der Befroten haben wir müssten mehr an das eigene Defense investieren. Die große Frohlo, wo sollen die Suen hier kommen? Samtons, wenn ich mal direkt fragen, was für er Propos? Also, wir sind der Meinung, dass es drei verschiedene Niveaus gehen. Auf der einen Seite geht es hier Propos von der Madame von der Leyen auf europäischem Niveau, die wir absolut begrüßen, wo gesagt wird, dass Neuverschuldung, die für Defense gemacht wird, nicht konsideriert wird bei den Kriterien, wie zu gucken, ob die europäischen Länder Maastricht-Kriterien erfüllen. Auf der anderen Seite haben wir dann natürlich zu Lützeburg froh, über eine Verschuldung auch zu führen. Und wir sind der Meinung, dass es wichtig ist, Loh nicht zu spuren und weiter die Investitionen extrem hoch zu halten, weil auch die Investitionen an als Kollektivinfrastrukturen natürlich ein wichtiges Element von unserer Sicherheit sind. Wir sind auch der Meinung, dass es nicht darum geht, den Sozialstaat zu schwächen, weil es extrem wichtig ist, dass wenn man so Investitionen wie die Doten tätigen, man nicht auf der anderen Seite für Unverständnis oder Frustration bei den Leuten zu suchen, wenn das nicht gemacht wird. Das ist von mal so, wir machen eine Schuldenfinanzierung, da muss ich sich ja nur natürlich von der Umverteilung stellen und da haben wir sowieso schon Gerechtigkeitsproblematik. Wir sehen seit Covid, dass die Reichen mit mir reich gehen, die Armen mit mir arm gehen, sodass sich dann nur noch die Frau dort sich auch wird stellen. Wir lassen einen echten Fass, sind wir der Meinung, dass wir sollten über Schulden fahren, soweit es nötig ist. Kurz, ich gerne auch hier proposen, du darfst so oder Madame Tonson reagieren. Der Approche von der Regierung ist für die, für alle Parteien noch zu hören, war die da alle evitiert schon beim Premierminister? Ja, wir waren schon da. Ja, Herr Kolb? Wir gehen. Die geht auch. Die sind dann, ja, dann die geht auch. Rendezvous, ja. Ist das ein Approche, die hier appreciiert wird? Oder so da lo brauchen sie, also lo wissen sie gar als Ideen? Oder? Ja, absolut begreifenswert. Denn wie der Premierminister gesagt hat, das sind Depensen, die gehen über die Legislaturperiode raus. Genau. Das ist auch wichtig, dass die Regierung einen starken Rückhalt hat an der Gesellschaft. Das sehen wir dank ihrem Sondage, den er gemacht hat. Mit das auch am politischen Niveau sie gesehen, dass eben ein Steigerung von unserer Defense an der Renke, da geht es nicht darum, einfach blank abzurichten, mit geht wirklich darum, als Frieden für Zukunft oder als Sicherheit für Zukunft zu garantieren. Und dafür fand ich wirklich wichtig, dass es alle gute Geruf hat. Yves Kruchte, was tut dir dem Premier dann du aus LSAP siehst, mal auf den Weg gehen, wenn ich da zu früh komme? Ja, also, dir versteht ja, dass ich nicht aus einem vertrauensvollen Gespräch, was man da hat, und dann wird auch was doch absolut begrüßt, du werde ich noch nicht erst daraus erzählen. Ich kann nicht aber so, was Egerming Fraktionspräsidentin Madame Bofferding dem Premierminister mat op de We gin hun minnem gesot dassen ob es ziele kann. Das als Partei nach immer hier staatspolitisch Verantwortung geholt, wenn nötig wäre. Mir das mal aber auf keinen Fall wollen, dass wann nur neue budgetäre Mittel gesichert wird, dass das soll auf Kosten von dem Sozialbudget gehen. Also die Steuerreform, die verlangt, dass die durchgeführt wird. Also die Steuerreform, das ist ja für mich das größte Rätsel. Du hast keinen ganz neuen Themenblock. Ich bin aber froh, dass er das so. Das ist schon das, was bei der Antenne den Finanzminister hören, den, ob die selbst ist froh, wo kommen die Suchen hier, was machen da? Hat ein Enkel gesagt, wir machen das nicht überschulden, für den Tag drauf. Dann sich rumzuhören und so. Ach, wir machen Schulden. Wahrscheinlich später in Ofis für seine Beamte gesagt, du, das geht gar nicht irgendwie Schulden. Und ich meine, ich sehe, den der ein bisschen guckt, den versteht er doch. Mir wird mich eigentlich, was mir nachgefallen ist, hat doch gesagt, ob die Frau, was dann noch kommt, wir sollen beruhigt sein, hier gibt das mit ruhiger Hand, Ugoem. Und da das für mich ein Zeichen, dass wir es sollten Sorgen machen. Weil wenn der Finanzminister sieht, dass ein matrosischer Hand wird auch Lösungen sichern, dann heißt das, dass er selber auch keinen Plan hat, wen er dort will finanzieren. Dabei könnte... Die hatten auf alle Fall für du zu fragen, hätten den Akkord für mehr Schulden zu machen. Ihr wisst, dass wir absolut kein Fetisch schon mit 30% mit der Drüssel. Das hatten wir auch an der Koalition für drin schon, da wir gesagt haben, wann so Sachen kommen wie eine Pandemie oder wann so Sachen kommen wie das heute, wo wir wirklich europäisch müssen zusammenhalten und europäisch müssen an eine Sicherheit investieren, dann muss auch der Leib sein, eine Schuld zu machen, wann sie genutzt wird für an Infrastrukturen zu stärken. Sei das ziviler oder auch militärischer. Wir können nicht Schulden machen, für laufende Ausgaben zu bezahlen, für Staatsbeamtepaien zu bezahlen oder für so selbst. Das mir schmengen, dass wir nicht allein kommen, um viele Räder zu drehen. Und Schuld wird auch eng von den Frohsinn. Nur Motto, wann nicht Löwe, nicht dann. Ja, ich will gerne rappellieren. Wir haben von COLO Center 2013 an der Chambre, da war der Militärbudget so bei 500 Millionen, wir sind das Jahr bei 800 Millionen, wir steuern nur ab 1,6 Milliarden hin bis 2030. Vielleicht muss man da sogar echter das Ziel erreichen. Das sind ganz, ganz viele Sachen, die man natürlich leben geben an Schulestirchen, an Spitälern, an Straßen, an ich weiß nicht was. Wir haben Militär, das nötig, dass wir das machen. Und da haben wir auch dem Premier gesagt, dass er dafür eine Unterstützung kriegt. Kriegt dann auch eher Unterstützung von der ADR, der Korrektformer drüber schwarzen, für die Ausgaben und Defense massiv zu heischen. Also wenn es scheren, dass die Regierung mit einer ruhigen Hand vorgeht, dann begrüßen sie das zum Kontrakt von mehr Kuchten, weil das falsch, was die kann machen, oder das an einer gewissen Hysterie, Eskalationsverfahren, wo ihr probiert ganz schnell Sachen zu machen, die nur können vielleicht leid tun. Die Gefahr effektiv nicht so imminent wie andere Parteien. Nein, das geht ja auch hier, ja, die Kuchten sind auch sowieso nicht so, da muss man realistisch sein. Ich sehe hier aber ganz klar auch, dass man muss nach Europa, ich weiß nicht mehr von Lützeburg. Kann man bleiben, wir müssen bei Lützeburg, ja, Lützeburg, ja, an dem Sinn. Ja, wir müssen nach Armeen hin, die operationell sind, wir müssen aber auch aufpassen, dass man beim Abrüsten nicht an den Wettrüsten verfallen und nicht an eine Spirale kommen, wo man einfach übertreiben, weil auch zu Lützeburg wie in Europa haben wir so viele Probleme. Ich weiß gar nicht mal nicht mehr von dem Sozialen, von der Wirtschaft, die nicht gut geht, Energiepreise. Da muss jemand mit groß geht, überall. Wir haben Probleme mit der Migration, mit der Kriminalität, mit Datentäter, mit Sozialsystem, mit Pensionssystem in Europa, auch zu Lützeburg, die langfristig nicht mehr funktionieren. Das ist die Wert bei der Premierminister so mit Abrüstung Schau dir da hin, und will da dann mit den Summen, du 800 Milliarden, und dann Länder auch noch rein, weil das ist ja nicht, das ist ja besonders, dass Länder auf 2% kommen. Das sind ja Summen, die enorm sind, und die gehen da neu an etwas gestartet. So, mal, wenn der Panzer kauft, und der Panzer bleibt sehr lange am Garage, das ist ja gut. Das soll ja nicht da gesagt gehen am Funk. Aber die Summen, die sind nicht investiert an eine Infrastruktur. Aber mehr als Lützeburg. Das ist dann der Punkt, wo wir 800 Millionen sollen ausgehen. Nein, das wird ja bei Ihnen nur sein. Ich werde 1 Milliard sollen ausgehen. Ja. Da stellst du dich froh, was machen wir mit denen so. Und wir sind händeringend, und ich meine, da sind wir alle Parteien enger Meinung, wir sind händeringend Potenzial, wo wir die Suche investieren, dass wir auch retour haben. Ja, ja, Lützeburg, das ist aber ganz schwer. Mhm. Ne, weil wir keine Rüstungsindustrie, die kommen noch nicht dahin. Wir können nächstens sehen, wie bei der Lieferkette, man, das ist ganz schwierig. Und am Endeffekt bleibt nicht viel anders übrig, wie aber militärisches Material kaufen. Aber da kann ich nicht sagen, wir können noch einen zweiten, dritten Airbus kaufen. wie Herr Frieden dann werdet plus mal du ihm erklären oder werde so mir unterstützen als ADR aber mehr Ausgaben aber wann ja da macht mich Schulden oder werde so ein nee also halt für so Boden das brauchen wir alles nicht. Ja das ich meine wir sind mit der Regierung ein bisschen auf engem Punkt am liebsten gibt die Regierung ja auch nicht die 2% machen ne? Das war ja immer am liebsten gibt sie das ja auch nicht machen mit das nicht von der Regierung aktuell. Ja, wir sagen, das ist die Decision von der ADR, das ist die Decision von uns, das ist auch nicht die Decision von unserer Regierung, dass die NATO die das decidiert, wenn es den Mitgliedsbeitrag nicht bezahlt, ja, da riskierst du, dass der raus ist. Das heißt, wir kommen wahrscheinlich leider für uns alle nicht allein und ich werde gucken, für, dass wir die Suchen so investieren, dass wir als Lützburg maximal etwas davon haben, Dual Use und so weiter, auch für Island. Herr Kolb, das ist Madame Tonsa. Ja, also ich bin schon ein bisschen erstaunt über die Position, weil wenn ich noch einmal zurückkomme auf die Fanpost von Herrn Kartäuser und den Herrn Trump und eben auch die Konsequenz von Donald Trumps Politik, dass das ja gerade dadurch, dass er die Politik möchte, die er möchte, muss mir viel mehr stark an als Defense investieren, ja, weil man gesehen, dass man lang sind. Und ich bin ein bisschen erstaunt, weil da normalerweise ja ganz souveränistisch sind an ihre Position und dann haben wir den Deal Souveränität. So, da können wir drauf verzichten oder die Amerikaner, die machen das, aber dann können wir gucken, können wir. Ich weiß nicht genau, wer da will, weil wenn ich den Brief, ich bin ganz fertig, weil wenn ich den Brief vom Herrn Kartäuser gucke, du felicitierst dann plus dem Herrn Trump, dass wir uns den Eis-Defense-Budget sollte stärken. Hier seht, gegen ihn darf hier wirklich merci sagen, und dass wir dann Eis-Armeen voll operationell gehen machen, dadurch, dass sie die Politik gehen machen. Und die Konsequenz davon ist, wenn man das Budget stärken, muss man mehr daran investieren. Da, wo ich absolut bei ist, sind das, dass man muss gucken, dass die so sinnvoll investiert gehen, da das auch bis lo, das werde ich hören, und am Niveau von der Regierung und auch schon von der vierten Regierung, dass man eben auf den Dual Use setzen, dass man auch an der Cybersicherheit Sachen machen und dann natürlich auch als Armee hierheim stärken und da können wir auch davon profitieren bei anderen Krisenmomenten, ich kann mich ganz gut an die Überschwemmungen zum Beispiel erinnern, wo die Armee eine ganz starke Rolle gespielt hat, das heißt, auch an der ziviler Sicherheit können wir davon profitieren, wenn wir halt zu Lützburg eine starke Armee haben und auch das kann ein Deal davon. Also, das geht, wird nie durchgehen und dafür plädieren wir auch dafür, dass man einen Deal von dem Budget, den wo man wahrscheinlich wird, nicht so lange kommen, für den frei zu machen, auch auf europäischem Niveau investieren, weil wir viel mehr eine starke Verteidigungspolitik auf europäischem Niveau brauchen und auch mit einer Hinschaffen müssen auf Verteidigungsstrukturen auf europäischem Niveau und eben einen Deal von dem Budget dann auch dahin gehen, dass das doch an eine gemeinsame Tippe fließt, an die europäische Rüstungsindustrie dann auch kann davon profitieren. Just ganz kurz von der Lage von der Person. Also, ich bin da mit dem Tonson nicht allein, wenn sie sieht, wir geben allein. Ich stehe am Moment nicht allein. Wir sind Member der NATO, die Amerikaner sind Member der NATO, viele europäische Länder sind Member der NATO, die Türkei als Member der NATO. Ne? Das ist für den Punkt. Wenn Trump jetzt seine Verpflichtungen der NATO gehen, die war wohl ein paar Mal schon auf der Stadt. Aktuell ist sie da dran, und das heißt, wenn ein in NATO-Land angreift, da muss Türkei und europäische Länder und die Amerikaner, da müssen die ergreifen. Ich würde schon so, der ging das nicht unbedingt machen. Merci, Herr Kolb, für den Aufruf. Ich würde so, der ging das nicht machen. Das muss er ja auch konsiderieren. Genau. Das Yves Kruchten von der LSAP, was du effektiv nicht falsch ist, dass er nicht richtig klar, wie Lützburg die Ausgaben dann ausgehen, also wohin. Die Forstminister Jürgen Backes wird eine Option genannt, läuft dafür, die in Europa überhaupt ein Problem soll sein. Ein zweiter Golf-Satellit, finanziell Bedeutung beim militärischen Projekt, wie Madame Tonsa auch schon gesagt hat, ist das für die LSAP sinnvoll oder müssen da, wo wir konkret sind, wir kaufen für die Lützburg-Armee Panzeren, Waffen, also ganz konkret hier im Herrenbiersch. Also Sicherheit machen wir nicht mehr mit Panzeren. Und wir sehen auch, dass eigentlich die Krieg, die an der Ukraine gefordert wird, die geht doch nicht, das ist eine neue Sorte von Krieg, da geht es um Drohnen, da geht es um Luftabklärung, da geht es um Satellitentechnologie, da geht es um Funk, an dem Allmächtigen, an dem, das kirchliche Panzerkrieg, wie man das vielleicht aus dem letzten Jahrhundert gewinnt werden. Dafür gesehen, gebe ich nicht als sinnvoll, empfangen, nur hier Panzerbataillen abzubauen. Und die Sachen, die man von der Regierung hören und die man eigentlich auch schon von der Regierung für Drohnen hören. Und weil das Ziel von denen 2% vom Revenu National Brut, das gehört für schon für Drohnen décidéiert an den sowohl den Herr Schneider wie auch den Herr Bausch, wo ihr dun Initiative geholl, für das man löserlös auf das Ziel kommen, notamment den Satellit, für den man ganz viel kritisiert, gehofft haut, wird die Regierung froh, wir hätten da zwei oder drei gemäht, für das sie eng, wie sie so eine sinnvolle Ausgabe können tätigen. Ich will aber eigentlich nicht just von den Suhe schwätzen. Ich hatte doch ein Mensch an der Kommission gesagt. Ich fand, dass man muss ein bisschen aufpassen an diesem Diskurs. Wir schwätzen von 800 Milliarden, wir schwätzen von 2% vom RNB, 3,5% vom PIB. Wir gehen mit enorm vielen Zöllern. Und ich fand, dass man, wenn man über die Sicherheit schwätzen in Europa, auch muss vielleicht über eine Sache schwätzen, die vielleicht noch mehr dringend sind, wie zum Beispiel die Interoperabilität von 5, 6, 7 oder vielleicht 28 Armeen. Wie können die zusammen funktionieren? Gemeinsame Procurement, Ausschaffen von selbstständigen Technologien. Das könnte effektiv ein größeres Problem gehen, weil sie verschiedene EU-Länder, die auch alle guten Waffenproduzenten haben, die auch Konkurrenten sind und machen. Ja, ich meine aber, dass ich entretemps bewusst ist, weil die Frauen, die mehr so heiß stellen, die dir als heiß stellen, die ständig nur an allem Land. Die heiße Militärausgaben, ne? Wir brauchen just drüber in Deutschland zu gucken. Du hast den Debatt auch voll lanciert. Und dafür mengen schon, dass es ein Bewusstsein gibt, lo, auf europäischem Niveau, dass man muss nicht der finanzielle Frage auch nach einer ganzen Party organisatorisch Frage klären, an die wahrscheinlich gerade so dringender wichtig sind, wie die von der Finanzen allein. Mhm. Könnte noch dabei schon immer ein bisschen die Passion mir gegen als ein bisschen klang machen als Europa. Wir sind ganz große Bannemarkt, wir investieren schon extrem viel an neues Defense. Und ich denke, ich kenne dem Yves Kurten absolut recht, eine von den größten Herausforderungen ist auch die, da alles bei Ihnen zu bringen. Und auch zu evitieren, dass die massiven Investitionen, die getätigt gehen, dass die auf einer Marche fließen und zu gucken, dass sie auch an Europa bleiben und alles alle gut nutzen und nicht just zu militärischen Zwecken, sondern natürlich auch zu zivilen Zwecken. Was hält ihr davon, Waffenindustrie vielleicht sogar mit einem Stand zu Lützburg, die war als Gringo nicht immer d'accord mit neuen Fabriken, die Joghurtsfabrik zum Beispiel, wo da opposiert wird, gibt das nur Waffenproduzenten akzeptieren? Dass wir nicht nur etwas zu akzeptieren oder nicht. Ja, gibt die Sachen immer kritisch. Ich habe auch den Außenminister bei ihr auf der Antenne hier so und dann hat er Negotiationen. Also, ich bin mal gespannt, was das da konkret bedeutet ging. Was alles so gesteuert wird bei verschiedenen Projekten, die waren, das war, dass kein Nutzen da war für die Region, dass die Arbeitsplätze nicht unbedingt gingen, wirklich hier zu Lützburg gingen, geschaffen gehen oder dass zu viele Ressourcen gingen, verbraucht gehen. Wir gucken alle Projekte individuell und wir machen also zu allen Projekten individuell eine Meinung. Ich habe doch den Titel gestern am Lützburger Land vom Interview von Jean-Claude Juncker gesehen, wo den gesagt hat, wir ziemlich aufgestoppt, dass er schon ein paar Mal verhindert hat, Rüstungsindustrie auf Lützburg zu kreieren, sodass ich gespannt bin dann, ob die Diskussionen, die an den nächsten Wochen am Ende eventuell bei uns durchkommen. Wie steht ihr zu so Diskussionen, Fred Kolb? Was kann Lützburg leisten? Das ist immer die Frage, was will ich leisten, was kann ich leisten? Ich bin noch am Anfang nicht der Meinung, dass man zu Lützburg auch eine Armee brauchen, die ruhig auch mehr Leute kann haben. Und ich gebe doch begrüße, wenn man kein Bataillon zusammen mit den Belgischen in Zwerg stationiert, für mich, dass wir einen eigenen Bataillon hätten. Und ich meine, das für ein Ziel, wo ich auch keine Tropie schaffe. Wir sind natürlich dann auch überhaupt Investitionen, auch die Peien an der Armee, denke ich, überdenken. Das bei den Soldaten. Dann hat er das, wenn man für Rüstungsindustrie zu Lützburg bestellt, muss man natürlich, das klingt ganz einfach, mehr für einen großen Konzern wie Rheinmetall oder so Lützburg zu kreieren, die ja a priori kennen. Das heißt, da braucht er die Politik, die hier geht, wenn das nicht ein bisschen mehr und mehr Frieden, als das natürlich unser Wunsch, aber begrüßenswert, wenn sie zu Gefährde springen, das die ich versuchen, und wir machen etwas zu Lützburg. Dann hat er das, dass wir Lützburg Firmen haben, die irgendwie könnten mal drankommen an die Lieferketten, dass sie könnten irgendetwas, ein Stück Solo Metall produzieren, was dann könnte zu Brüssel oder in Deutschland könnte weiter vererbt gehen. Auch das ist ganz schwer, für da ranzukommen, an etwas vielleicht auch so, also zu auch Leute, die Mängel der Arbeit könnten, nur aufhängen, Panzer zu bauen. Das sind die Technologien, die man auch für Drohnen, die halt benutzt gehen. Das etwas, das kannst du nicht einfach so von 0 auf 100 abbauen. Das kannst du just, wenn es eine lange Erfahrung ist, wenn es die Technik ist. Und die haben wir leider im Moment, für du von 0 auf 100 zu gehen hier im Land, das tun wir nicht. Wir können das just irgendwie mit abbauen an einer Lieferkette, wo wir Dela produzieren von der Rüstungsindustrie. Ja. Ich meine, du gehst kein dieser Koch von den anderen zu dem du kannst. Wenn wir aber nur schwätzen über Zuhören und Material, da braucht natürlich auch noch ein anderes Element, das sind nämlich die Leute. Ich frage dich für direkt als Inhalt für einen obligatorischen Militärdienst. Nein. Noch immer nicht, nein. Herr Kolb? Auch wie die Situation los, auf keinen Fall. Wenn man nämlich gefragt hat, für ein paar Jahre Friedenszeiten hätte ich gedacht, dass verschiedene Gründe, das hat gut keine schlechte Idee. Für mich war immer der Hauptgrund, für welche Militärdienst am Anfang flott ist, dass da einen sogenannten französischen Brassage Social hat. Das heißt, da kommen alle Leute zusammen, etwas, was in der Gesellschaft im Jutta hilft, dem Zusammenhalt. Wir haben eine aktuelle Situation, wo Heischrüstung ist, wo Hysterie ist, wo Krieg ist, mängisch, dass das der falsche Message ist. Und ich gebe auch mängisch, dass die Jungen nicht akzeptieren. Also skeptisch geguckt, nee. Geguckt, und trotzdem muss ich aber so, dass ein bisschen mehr Zusammenhalt in der Gesellschaft ist, ging an Stuhlen, dass du etwas für Sozialisten auch dafür sind. Die schwätzen sich zum Beispiel für einen freiwilligen Zivildienst aus, wenn du selbst auch nicht für Militärdienst, aber trotzdem, die plädieren doch für mehr Zusammenhalt, der Resilienz. Der ja, weil es hilft auch kein obligatorischer Militärdienst. Weil, das so nicht, aber alle guten, die Leute, die Experten am Militär selber, die so nicht, also, da wo der Militär... Es mangelt an Instrukteuren, Nee, das ist nicht das, ich will so, okay. dass die helfen uns nicht. Die Rekruten, die just 6 Monate an einer Ausbildung sind, das sind nicht die, die gebraucht gehen. Das sind wir ja auch an der Ukraine, an alle guten, die dort, das ist schon nur etwas ganz Basis, mehr an der Geschichte, waren alle Götten, die dort leid, das war Kanonenfutter, das waren die vier geschickt gaufen. Und Spezialisten, die sind, haben drüber geblieben, das sind die gebracht. Und ich meine noch, dass wir uns dort an der Armee spezialisieren auf Sachen und uns nicht eine Diskussion abzwingen lassen, für alle Menschen den obligatorischen Militärdienst zu schicken, die sicher auch ein ganz Party Avantage nicht sind, auch froh zu hören, dass da der entretemps für sich freut über den Brassage Social. Immer, Herr Kruchstedt. Ja, das ist in einer Team von euch gewinnt. Nein, das ist eine Interpretation. Könnt ihr nach Problematik dabei, dass Talschend von der Bevölkerung zu Lützeburg aus nicht Lützeburg, wie gingen du da mal umgehen? Das heißt, wir hätten da noch, wir hätten die Brassage wahrscheinlich gut nicht, weil in ja, unterschiedliche Situationen hat. Dann ist noch der Fakt, dass wir eine junge Generation nun, die schon relativ viel auf ihre Schülerin dreht, wir kommen aus Krise, wir sind an einer Krise, und ich nicht der Meinung sind, dass es lo wirklich gut wäre, wenn wir ihnen das untergehen zumuten. Aber in die Geschichte zu Lützeburg guckt, wir hätten sich just ganz kurz ein Militärdienst, den nicht lange gehalten hat, den auch ganz oft kritisiert ging aus am Lützburger Parlament, an den auch dann relativ sehr im aufgeschafft ging. Weil wir gingen positiv an, das wäre, wenn man nur denken, noch über eine Reserve-Armee, die aus den Leuten auch bestehen, die Karriere schon gemacht hatten um Herrebiersch und die dann eben auf andere Plätze gegangen sind, dass sie in der Stehe ging, dabei halten und regelmäßig Formationen gingen, mit denen Leute organisieren, für eben auch da zu evitieren, was Herr Kruchtenloh gesucht hat, dass ihnen dann Leute misst, quasi als Kanonenfutter zu schicken, weil die keine Ausbildung hatten und just ein paar Monate eben die Basisformation gemacht hatten, sodass es für die Problematik vom Zusammenhalt klären, ich denke, da geht es besser wie über den obligatorischen Militärdienst zu fahren, weil wenn wir den plus parallel noch gegen den Zivildienst aufhören, dann hat er den Sinn und Zweck von dem, für was der Militärdienst nur im Moment an der Diskussion ist, ja sowieso auch nicht erfüllt. Fried Kolb, die darf Also ich kenne ja ein ganz paar die Leute, die auch den Militärdienst noch gemacht haben, die gucken immer darüber zurück, dass es eine ganz schöne Zeit mit 20 Zeit auch, wo sie keine Krieg schon müssen machen. Und dann ist das natürlich eine andere Sache. Und da haben wir aber eine Zeit, wo Krieg an der Ukraine ist, also wo auch dann gesagt wird, für eine Bedrohung da, wir müssen uns vorbereiten. Und da will ich aber mal etwas so... Sie haben auch gesagt, dass er nicht mehr so, für keine Bedrohung da. Für uns ist keine Bedrohung da, aus Lützeburg. Und dann seht ihr, okay, wir rüsten uns also ab, wir kaufen so viele Waffen und so. Mit dem musst du dir gerne vorstellen, wann da tatsächlich der Kriegsfall wird. Wie eine Armee stellen sich dann da hin? Wie eine Soldaten? Und ich gebe mir gerne gesehen, wenn du die Fäschen an Deutschland, du gehst auf die Front, zu wie viel das dann auch kommen geben. Ich gebe mir vorstellen, dass da ganz viel nicht fehlt. an die giffen einer wie sich. An der das große Punkt an das oft geschwe vor Resilienz. Resilienz nicht nur Waffensysteme, Resilienz noch Leid. An du muss ihr wissen, dass von den Russen die Ukrainer guckt, das sind trotzdem Leid, die mir rau leben, an die nicht so bequem leben wie mir. Und die können da vielleicht noch an den Gruf schicken, die machen das matt, weil sie wie hart sind, weil es erfolgreich ist, von da ganz viele Leute sind, die um Land leben, die an der Industrie, die an der Industrie schaffen. Wie geht es mal, Madame Tonsor, wann ist es? Geht es mal hier in Europa in einer Wohlstandsgesellschaft, so dass die Jungen, ne? Du geht da irgendwo auf die Front, ne? Das ist nicht das selbe. Und das ist auch ein großes Problem, dass nicht nur ein Froh von Resilienz sind mit Waffen, dass auch ein Froh von, wie die wirklich die Leute, die bereit sind, auf die Front zu gehen, für andere umzubringen, anzuriskieren, selber umzubringen. Das ist schwarz, da ich wollte auf den Diskurs angehen, den er gefordert hat, dass es nicht nur um Waffen geht bei der Armee, mit die Leute, die an der Armee sind, die muss noch klar determiniert sein, für das zu machen. Und das tut es nicht. Ich verstehe das eher immer Männer. Für mich ist das dort ein rein opportunistischer Diskurs. Denn ein bisschen hier, ein bisschen dort, ein Herr Kartreiser sieht das, den, der so gerade der Contraire. Also ich muss sagen, ich absolut nicht verstehen, was er Position ist. Der sich, der probiert, der dort durchzuschlängen, er sieht für ihn ein bisschen zu gefallen. Ich kann nicht aber sagen, das wird nicht gehen. Aber wir werden erst auch nicht durchgehen. Ich finde eine ganz klare Position von uns, du hintergelöst. Nein, der sagt, denke der den, dann denke der Contraire. Nee, ich finde, eine Erklärung gehen, was er braucht, von der Weltkrieg feiern. Und du geht eben lang Waffe. Gehen nicht durch. Das ist aber einfach für sich gestohlen. Das ist das, was ich wollte sagen. Es geht ja eben gerade darum, dass wir keine Kriegsfälle feiern. Und auch an der Geschichte weist es sich, dass er stark sein muss. Und das ist ja auch die Problematik bei der Ukraine gewesen, für was Russland überhaupt gemeint hat. Sie könnten die Ukraine attackieren. Sie gemeint, sie wären schwach genug, für sie können zu attackieren. Sie hatten nicht auch mit dem Support wahrscheinlich gerechnet. Wir wollen just, dass wir stark genug sind, dass kein ob dumm Gedanken können. Da das am Anfang dort, für was wir der Meinung sind, dass wir los müssen an eine gemeinsame Verteidigungsstrategie auf europäischem Niveau investieren. Und das, was mich aber los schockiert hat, an dem, was er gesagt hat, dass das aus sich die Ukrainer, ja, die haben ja nicht gerade so gut leben, die können wir auf die Front schicken. Nee, das tun wir nicht. Wenn dann europäisch... Nee. Bei all Sätzen ist so, sind die schockiert. Also die können auch nicht viel, Madame. Ja, das sind relativ regelmäßig Sachen, die ganz limit sind, Herr Kolb. Aber ich weiß auch, dass der dann in einer Partei gegangen geht. Oh ja, in einer Partei. Der Punkt ist einfach den, dass es... dass man nicht können eine Differenz machen zwischen den einen und den anderen im Menschenleben als Menschenleben. Ich weiß nicht, ob da mit der Ukraine schon ein geschwärzt hat, aber Kiew ist ein Staat wie alle anderen europäischen Staaten auch. Für Leute zu sagen, denen Menschen, denen kann ich das vielleicht so gut. Das tut ja gesagt, Madame Tonsor. Als eine andere europäische Hauptstadt. Die nicht so effektiv gesagt, die Leute wären nicht einfach. Nein, ich habe gesagt, die sind echt der Brett für auf einen Front wie mehr Welt. Ja gut, das ist eine Relation von ihren Lebens. Wohlstandsgesellschaft, also, obwohl sie wie mir heute. Ich meine, das verdreht man vier dann nicht am Mund, das ist ganz einfach zu verstehen. Ich meine, Herr Kolbe, das überhaupt nicht zu verstehen, weil das so und das, ich fand nicht, dass ich kann, Lohai, das eh Menschenleben, wie von dem anderen Menschenleben, ähnlich das durchstellen. Und Geschichte hat uns gewiesen, erweise doch haut nach immerem, dass, wenn es wirklich darum geht, nicht einfach blonde Menschen, also bei einem Front zu gehen, an du ihn umzubringen, wie der das durchgestellt. Und was geht es oft beim Krieg? Es geht darum, sein Land zu verteidigen. Es geht darum, seine Freiheit zu verteidigen. Es geht darum, Demokratien zu verteidigen. Krieg. Ja, aber für was sind die Kriege gefordert? Für was sind die Amerikaner hingekommen und haben zu Hunderten, zu Tausenden Eishai verteidigt? Ja, weil sie gegraft sind auf Pearl Harbor. Das, was wir am Moment an der Ukraine gesehen haben, ist das, was wir hier in Europa müssen verhindern. Das ist die Message. Die Ukraine hat auch auf Frieden gelebt, an wollte Prosperität, da wollte sich entwickeln. Hier München, sie wollten zu der sich minor zu der Europäischen Union bewegen. Wohlstand schaffen. Alles das, was von heute auf morgen rüber, wie Herr Putin Krim überfallen hat, an 10 Jahre drauf, 2003 Jahre dann den Donbass. Und das ist das, was man muss am Kopf behalten. Und da eine Differenz zu machen zwischen denen, die irgendwo am Osten leben und die vielleicht hier am Wohlstand leben, das ist Quatsch. Weil denen der für dein Land überfallen geht, da geschehen ganz andere Sachen. Und dann dafür will ich nicht wiederholen, dass das, was im Moment an der Ukraine ist, das ist das, was man muss in Europa verhindern. Genau. Das gut, ich muss abhalten, wir haben eine hitzige Diskussion geführt, aber auch interessant und hoffentlich abklärend für die Leute. Da draußen hinten, merci für das Nulauschen. Und nächste Woche geht es heute auf dieser Platz am Background um die Abschaffung von den gesellschaftlichen Konsequenzen von der Corona-Pandemie. Dann ich Görens moderiert die Emission. Merci für das Nulauschen, Arenkir. Merci auch ihr für die Debatte und eine schöne Begegnung. Merci, schöne Begegnung. Merci gleichfalls.